Kapitel 28. Da rief Isaak seinen Sohn Jakob und segnete ihn und gebot ihm und sprach zu ihm: Nimm nicht ein Weib von den Töchtern Kanaans, sondern mache dich auf und zieh nach Mesopotamien zu Betuels, deiner Mutter Vater Haus, und nimm dir ein Weib daselbst von den Töchtern Labans, deiner Mutter Bruders. Aber der allmächtige Gott segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du werdest ein Haufen Völker, und gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinem Samen mit dir, dass du besitzest das Land, da du Fremdlinginnen bist, das Gott Abraham gegeben hat. Also fertigte Isaak den Jakob ab, dass er gen Mesopotamien zog zu Laban, Betuels Sohn, in Syrien, dem Bruder Rebekkas, seiner und Esau Mutter. 9. Etwa seit dem Jahr 800 nach Christi Geburt sind die Juden durch Kaiser Karl den Großen in größerer Anzahl in Deutschland angesiedelt worden, so zwar, dass man sagen kann, dass der Kampf des Judentums gegen das Deutschtum mit den geheimen Waffen einer unerkannten Artverschiedenheit mehr als 1100 Jahre geführt worden ist. Mithin kann man sagen, dass das Judentum diese lange Spanne Zeit ununterbrochen dazu verwenden konnte, seine psychagogischen Künste am deutschen Volke zu erproben. Bedenkt man hingegen, dass genau genommen ein tieferer Einblick in das Wesen des Judentums und also in die Gefahren, die dasselbe für das deutsche Wirtschaftsleben, den deutschen Staat und den deutschen Geist bedeutet, erst seit dem Anfange des rassenbetonten Antisemitismus um das Jahr 1848 herum einsetzt, da ja die wirkliche Kenntnis und Beeinflussung des sozialen Lebens erst mit diesem Datum in weitere Kreise dringt, so wird diese Gegenüberstellung bei aller Verzweiflung ob der heutigen Sachlage doch eine tröstliche Beschwichtigung für die Zukunft mit sich bringen. Denn wenn auch die Verzweiflung über die verhängnisvolle Ahnungslosigkeit des Deutschen allen und jeglichen Schlauheiten, Verstellungskünsten und Winkelzügen gegenüber uns schier die Hoffnung zu rauben droht, der Deutsche werde den Juden jemals wahrhaftig durchschauen und also überwinden können, so muss doch die Erwägung, dass er kaum 70 Jahre lang Zeit hatte, diesen Kampf wieder ihm völlig ungewohnte, unverständliche, ja unsichtbare Waffen zu führen, indes sein Gegner diese Waffen seit mehr als 1100 Jahren wieder ihn ungehindert erprobte, tröstend und hoffnungserweckend wirken. Das erste aber, was vom Juden zu lernen wäre, ist seine unermüdliche Wachsamkeit über jede ihm feindliche oder gefährliche Geistesregung und die Konsequenz, mit der er den Einzelnen, sobald er eine ihm irgend feindliche Macht und Kraft in demselben verspürt, im Auge zu behalten weiß, auf allen seinen Lebenswegen verfolgt und durch genaues Wissen um all seine Pläne, Verbindungen und geheimsten Absichten all sein Tun geradezu vorausbestimmt und also rechtzeitig zu durchkreuzen vermag. Vergleicht man damit die Art des Deutschen, der, ob eine ihm gegnerische oder gefährliche Ansicht ihm gesprochenen oder gedruckten Wort ihm vorliegen mag, sich doch immer nur so verhält, als hätte er es mit diesem reinen und losgelösten Worte zu tun, keineswegs aber mit einem dahinter befindlichen, höchst lebendigen und wollenden Menschen, so muss man wirklich nach dieser Richtung hin die ungeheure Überlegenheit des Juden vor dem Deutschen bedingungslos anerkennen und eingestehen. Diese sonderbare Gegensätzlichkeit wird aus der im ersten Teile gewonnenen Einsicht von der Verschiedenartigkeit arischen und jüdischen Willens unschwer verstanden werden. Und jene Gegensätzlichkeit könnte für die Behandlung feindlicher Gesinnungen am besten dahin formuliert werden, dass der Deutsche den Dingen gegenüber primär, den Menschen gegenüber völlig sekundär, ahnungslos und tatenunfähig veranlagt sei, indes der Jude seine bereits beschriebenen psychagogischen Fähigkeiten dahin erweist, dass er, der den Dingen der Außenwelt völlig sekundär, ohne wahrhaft fassende Kraft und achtlos gegenübersteht, dem Menschen gegenüber eine geradezu unheimlich primäre Fähigkeit des Erfassens nach der erwähnten psychagogischen Richtung hin bewährt. Nimmt man noch hinzu, dass der Jude in Zusammenarbeiten und Zusammenhalten seiner Stammesgenossen dies höchst primäre Beobachten, Bespionieren, Bearbeiten und also Besiegen seiner Wirtsvölker zu höchster Meisterschaft gebracht hat, welche Meisterschaft er heute von der wirtschaftlichen auf die politische Vergewaltigung trefflichst zu übertragen wusste, so ergeben sich zwei Kampfmethoden, die sich geradezu wie Null durch unendlich verhalten. Denn da der Deutsche von seinem jüdischen Gegner nur die Worte kennt, mit denen er ihm, ob sie gesprochen oder gedruckt seien, an den Leib rückt, dahin wiederum diese Worte gemeiniglich nur dazu gebraucht werden, des Juden wahre Absichten, Pläne und Ziele zu verschleiern und den Deutschen von den wahren jüdischen Zielen abzulenken und irre zu machen, so hat er im Grunde so viel wie nichts in seiner Hand, indes der Jude dank dem wohlorganisierten Netze, das die jüdische Allianz mit Hilfe der zu blindem Gehorsam verpflichteten Freimaurerei über die deutsche Welt gespannt hat, so unheimlich viel von seinen Gegnern weiß, so sehr eingeweiht ist in alle Beziehungen, Pläne und Entschließungen, ja die privatesten Angelegenheiten, die Leidenschaften, Charakterschwächen, Liebesaffären und Verwandtschaften, dass der gute Deutsche über diese unendliche Fülle des Wissens, diese geradezu Entsetzen erregende Eingeweihtheit in das Privatleben der Widersacher wohl schaudern und staunen müsste, wenn er es nicht nach alter Gewohnheit lieber vorzöge, all dies seltsame und unbehagliche, lästige und unwahrscheinliche Vogelstrauß spielend abzulehnen. Erschwert mithin demjenigen, der das mühevolle Werk unternehmen will, die Deutschen nach dieser Richtung hin aufzuklären, Unglauben, Unbehagen, Missmut und Unwillen, des sich wieder solche Aufklärung sträubenden das Werk der Befreiung, so sehen wir uns allerdings hier vor Schwierigkeiten, die schier als unüberwindliche zu betrachten sind. So wird es denn unsere Aufgabe im Folgenden sein, den Deutschen nach bestem Wissen und Gewissen über die geheime Allgegenwart und Allwissenheit seiner jüdischen Widersacher aufzuklären, ihm alle ihre seltsamen psychagogischen Kniffe und Künste darzulegen und es dann ihm selber zu überlassen, ob er unseren Mitteilungen Glauben schenken will oder aber vorzieht, sich all das so ungern Vernommene von den Juden und ihren verkappten Sendboten wieder ausreden zu lassen. Denn dass diese alles daran setzen werden, diese unsere Aufklärungen als Wahnwitz, Verrücktheit, Geistesgestörtheit und Phantasterei hinzustellen, indem sie mit trefflich gespielten Gebärden und Mienen deutscher Redlichkeit all das Unsinnige mit Entrüstung von sich weisen, ist mehr als begreiflich. Und so wird es denn der Deutsche sich selber zuzuschreiben haben, wenn seine angeborene Schlichtheit und psychologische Ahnungslosigkeit nicht durch Belehrung und eindringlichste Aufklärung zu überwinden wäre.